Unter welchem Zwange handelten die hochmittelalterlichen Kugeldreher, als sie in einem der Hauptkodizes das Herrengebet in gekürzter Form unterbrachten? Aus welchem Grunde ließ man zum Beispiel die dritte Bitte, dein Wille geschehe, wegfallen? Man braucht sich nur ein wenig in die Gedankengänge der Theologen zu vertiefen, um die Lösung zu finden. Die mittelalterlichen Verfasser der Evangelien waren weise und gelehrte Männer, die im Vaterunser sehr bald zwei Steine des Anstoßes erkannten. So wird gewiss der demütige Christ in seiner Grundhaltung damit einverstanden sein, was Gott über ihn zu bestimmen für gut hält. Er wird daher mit der Bitte, dein Wille geschehe, nicht meiner, zum Ausdruck bringen, dass er bereit ist, sich prinzipiell den Beschlüssen Gottes zu unterwerfen. Ein solches Unterwerfungswort enthält aber keine echte Bitte, sondern stellt ein Bekenntnis zum Gehorsam in Gottes Willen dar, der sich auf menschlich unerforschliche und unbeeinflussbare Weise verwirklicht. Wer betet, möchte aber nicht nur ein Unterwerfungsbekenntnis ablegen, er will nicht bloß beten, sondern bitten. Das heißt, er möchte Gott bewegen, ihm etwas, was ihm persönlich am Herzen liegt, zu gewähren. Soll immer nur Gottes Wille ohne Rücksicht auf den Betenden geschehen, dann kann das Vortragen menschlicher Wünsche eigentlich keinen Sinn mehr haben. Eins schließt in der Grundstimmung das andere aus. Es darf und soll aber der fromme Christ seinen Gott auch um Erfüllung persönlicher Wünsche bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Gerade im Lukas-Evangelium wird an anderen Stellen diese menschliche Seite stark betont. Dringend und anhaltend muss man nach Lukas 11,6-8 und 18,1-8 den himmlischen Vater mit seinen Anliegen bestürmen. Mit dieser aktiven Haltung steht natürlich die passive Stimmung der dritten Bitte im scharfen Widerspruch. Der schlichte Bitter wird zwar in der Praxis den Widerspruch dadurch aufheben, dass in ihm die beiden Standpunkte wechselartig zur Geltung kommen. Deshalb wurde folgerichtig beim Lukas-Evangelium und nur in diesem einen Evangelium die dritte Bitte des Vaterunsers mit ihrer Ergebenheitsbetonung getilgt. Klarheit, Eindeutigkeit sollte und durfte auch in der Gebetsfrage nicht herrschen. Es musste die hier zugrunde liegende dogmatische Antinomie, die sich in der eigentümlich schwankenden Position des sündigen Menschen zu Gottvater kundtut, unbedingt bewahrt bleiben. Die Streichung der siebenten Bitte, erlöse uns von dem Bösen, scheint auf den ersten Blick unnötig, da es sich hier, wie man meinen könnte, um eine aktive Bitte um Erfüllung eines Wunsches handelt. Sieht man näher zu, so wird klar, dass diese Bitte ein theologisches Hindernis birgt. Einmal fällt sie in ihrer Forderung derartig umfassend, ja universal aus. Es wird verlangt, Gott möge allgemein das Böse und Üble aus der Welt schaffen, dass von einer wirklichen, aktiven Bitte im menschlichen Sinne kaum die Rede sein kann. Zum anderen betrifft diese Bitte etwas dogmatisch Unmögliches, da ja für den Christen das Übel und das Böse während dieser Weltzeit eine unabwendbare Begleiterscheinung menschlicher Sündhaftigkeit sind. Überblicken wir noch einmal den Vaterunser-Komplex, so ergibt sich mit Sicherheit, dass die Lukas-Varianten einen künstlichen, theoretischen Ursprung haben. In der Praxis, das heißt im wirklichen Leben frommer Christen jener Jahrhunderte, hätte keine Instanz gewagt, aus dem allbekannten Herrengebet zwei Bitten zu streichen. Drittens, das Abendmahl. Die Evangelienberichte über das Abendmahl geben Bibelleser wieder einmal ein schweres Rätsel auf. Wir finden es zwar schon fast selbstverständlich, fortwährend auf Belege zu stoßen, dass Widerspruch ein wesentliches Charakteristikum der neutestamentlichen Gedankenwelt ist. Wir möchten aber doch wenigstens in diesem Falle, in dem es wirklich um das Herzstück des Christentums geht, auf Klarheit, Eindeutigkeit und Übereinstimmung der Berichte treffen. Tatsächlich melden zu unserer Verwunderung auch zwei Evangelisten die Vorgänge und Jesusworte bei der Einsetzung des Herrenmahles mit inhaltlicher Übereinstimmung. Matthäus und Markus erzählen, als Jesus mit den Zwölfen das letzte Passa feierte, und zwar während sie aßen, brach der Meister Brot, teilte es aus und sprach dabei, nehmet und esset, das ist mein Leib. Darauf nahm Jesus den gefüllten Kelch, reichte ihn den Jüngern mit den Worten, das ist mein Blut und alle tranken daraus. Beide Berichterstatter stimmen nicht nur hinsichtlich der Vorgänge, sondern auch in der Bedeutung von Brot und Wein als Leib und Blut Christi überein. Ehe wir uns dem Lukasbericht zuwenden, fragen wir bei Johannes nach. Was meldet der vierte Evangelist? Er schweigt. Er meldet von der ganzen Einsetzungshandlung nicht ein Wort. Das Schweigen des Johannes in dieser hochwichtigen Sache bleibt allen Theologen ein Rätsel. Was hat man nicht alles an Erklärungsversuchen vorgebracht, um begreiflich zu machen, aus welchem Grunde dieser Autor nichts über das Herrenmahl verlauten lässt? Es gibt eine alte Streitfrage: Was bezweckte eigentlich Johannes mit seinem Evangelium? Wollte er die anderen Evangelien nur ergänzen oder wollte er sie verdrängen? Die zweite Möglichkeit wird für das wirkliche Leben der Urchristen niemand ernstlich erwägen. Gesetzt, Johannes wollte ergänzen, dann ließ er also weg, was von den Synoptikern bereits erzählt wurde. Hat er deshalb auch die Abendmahlseinsetzung übergangen? Aber die Ergänzungstheorie stimmt nicht. Der vierte Evangelist wiederholt ja beispielsweise die Geschichte der ersten Verfasser von der Speisung der 5000 und Jesu Wandeln auf dem Wasser. Warum wiederholt er dann nicht auch ein für Glauben und Kultus so bedeutsames Faktum wie die Stiftung des Herrenmahles? Einige Theologen glauben, die richtige Erklärung gefunden zu haben. Sie drehen den Spieß um und meinen, Johannes hat schon recht, wenn er schweigt. Denn ursprünglich hätten auch die anderen Evangelisten nichts von einer sakralen Mahleinsetzung berichtet, weil ein solcher Vorgang sich gar nicht ereignet habe. Die Stiftungsberichte seien erst später in die drei ersten Evangelien eingerückt worden. Wir brauchen hierzu nur die praktische Frage zu stellen: Warum haben dann die dummen Leute ihre Erzählung nicht auch ins vierte Evangelium eingeschmuggelt? Um die Haltlosigkeit dieses Argumentes einzusehen. Das Schweigen des Johannes ist kein natürliches Problem, aber was steckt dahinter? Der Evangelist Lukas setzt uns die Spur. Er verrät uns, wo in der Abendmahlsgeschichte das theologische Hindernis liegt. Es geht um den Kelch. Lukas erwähnt im 22. Kapitel seiner Schrift den Kelch zweimal. Erstens in Vers 17: Hiernach nahm Jesus vor dem Essen des Passa den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn hin und teilet ihn unter euch. Hier fehlt das Wichtigste. Jesus sagt kein Wort über die Bedeutung des Kelches, der damit lediglich eine Rolle als Abschiedskelch spielt. Zweitens in Vers 20: Hiernach erscheint der Kelch noch einmal, aber jetzt, wie bei Matthäus und Markus, als Abendmahlskelch, und zwar mit den Deuteworten: Das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blute.